Teilhabe statt Abitur. Um das Grundrecht auf schulische Bildung durchzusetzen, bedarf es eines möglichst genauen und geteilten Verständnisses davon, was unter solch einem Rechtsanspruch eigentlich zu verstehen ist, schreibt die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Expertise, in der sie Empfehlungen zur Umsetzung der Startchanceninitiative abgibt. Das gelte erst recht, wenn man Bildung nicht auf kognitive Leistungsfähigkeit beschränken will. Denn natürlich sollen nicht nur besonders schlaue Kinder ein Recht auf bestmögliche Bildung haben, sondern alle Kinder, beispielsweise auch Kinder mit Lernbehinderung. Daher genügt es nicht zu fragen, wer aufs Gymnasium kommt und später mutmaßlich reicher, glücklicher und gesünder leben wird, denn grundsätzlich gilt, alle Menschen haben dasselbe Recht auf Teilhabe. Um diese Teilhabe allen SchülerInnen zu ermöglichen, schlägt die Friedrich-Ebert-Stiftung Mindeststandards für eine schulische Ausbildung vor. Aufgabe der Schule sei es, auch diejenigen, deren Fähigkeiten nicht für tiefschürfende Sartre-Exegesen reichen, wenigstens so fit zu machen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das ist nicht beschränkt auf kognitive Fähigkeiten, sondern umfasst auch den Aufbau emotionaler und sozialer Ressourcen der Kinder. Übrigens auch eine demokratische Notwendigkeit, damit die SchülerInnen später als Erwachsene verantwortungsbewusste politische Entscheidungen treffen können. Die große Pause muss endlich enden. Gute Bildungspolitik ist ein langfristiges, kleinteiliges und vielschichtiges Investment in eine funktionierende demokratische Gesellschaft und eine florierende Wirtschaft. Bildungspolitische Maßnahmen durchzusetzen ist oft zäh. Die Ergebnisse sind zuweilen frustrierend. Große Erfolge lassen sich nur selten mit schmissigen Slogans in den Medien feiern. Der erste messbare Erfolg von chancengerechterer Bildung in Deutschland wäre nämlich keine plötzliche Sensation, von der dann alle reden, und leider auch keine Schwemme hochqualifizierter Fachkräfte. Der Erfolg käme viel leiser daher. Ein langsames Absinken struktureller Benachteiligung und messbarer Ungerechtigkeit, das zugleich deren Symptome reduzieren würde. Beispielsweise Armutskriminalität, hohe Gesundheitskosten und, ja, auch Rechtsextremismus. Bildungspolitik entfaltet ihre Wirkung nicht in einer Legislaturperiode, sondern langfristig, wie es der Bildungsjournalist Jan-Martin Viarda formulierte. Deswegen ist dieses Thema für PolitikerInnen, die ihre Projekte rasch in Stimmen ummünzen wollen, unattraktiv. Dennoch ließen sich Prozesse und Entscheidungen beschleunigen, wenn der Bund mehr Vorgaben machen könnte. Die Länder hatten lange genug Zeit, ihre Kompetenz zu beweisen und sind dabei gescheitert. Jetzt brauchen wir einen neuen Modus und der muss zentraler koordiniert werden. Bildung hat eine zentrale Bedeutung für künftigen Wohlstand und sozialen Frieden. Unsere Bildungspolitik produziert eklatante Ungerechtigkeiten. Sie ist mitverantwortlich für den Fachkräftemangel in Deutschland und die Länder sind von der Aufgabe überfordert. Es gibt leider keinen Königsweg hin zu einer besseren Bildung, nicht den einen Schalter, den wir nur umlegen müssen. Aber es gibt ganz konkrete Stellschrauben, an denen wir drehen können. Die wichtigsten stehen in diesem Kapitel. Und über allem steht die Einsicht, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Face it. Das ist eine große Chance, wenn wir sie denn nutzen. Nächstes Jahr soll das Startchancenprogramm des Bundes loslegen. Hoffen wir, dass es durchstartet.